junger Soldat von 24 Jahre. Ich bin ein junger Soldat von 24 Jahren. Geboren in Deutschland. Deutschland ist mein Heimatland. Geboren in Deutschland. Deutschland ist mein Heimatland. Aus Tirol sind wir gekommen, da haben sie mir geschossen. Aus Tirol sind wir gekommen, da haben sie mir geschossen. Eine Kugel durch mein Herz, und das war für mich ein Schmerz. Eine Kugel durch mein Herz, und das war für mich ein Schmerz. Ach Doktor, komm geschwind und schneide meine Haare. Ach Doktor, komm geschwind und schneide meine Haare. Meine Dienstzeit ist vorbei und ich muss ins Krankenhaus. Meine Dienstzeit ist vorbei und ich muss ins Krankenhaus. Hier haben sie mein Gewehr und alle meine Kleider. Hier haben sie mein Gewehr und alle meine Kleider. Meine Kriegszeit ist vorbei und ich muss ins Totenhaus. Meine Kriegszeit ist vorbei und ich muss ins Totenhaus. Mit Pfeil, Scherz und Trommelgesang, da haben sie mir begraben. Mit Pfeil, Scherz und Trommelgesang, da haben sie mir begraben. Gleich Schüsse, wo Lüge.